Erster Gott sprach zu Mose: Ich sende noch eine Plage. Dann lässt der Pharao euch gehen. Er wird euch sogar vertreiben. Zweiter sagt den Leuten, jeder soll seinen Nachbarn fragen. Sie sollen Silber und Gold geben. Dritter Gott machte das Volk wichtig für die Ägypter. Mose war auch sehr wichtig. Die Leute des Pharao mochten Mose. Vierter Mose sagte, Gott spricht. Um Mitternacht gehe ich durch Ägypten. Fünfter, jeder erste Sohn in Ägypten wird sterben. Der Sohn des Pharao stirbt. Der Sohn der Sklavin stirbt. Auch die ersten Tiere sterben. Sechster, es wird großes Weinen in Ägypten geben. So etwas gab es noch nie. Es wird es nie wieder geben. Siebter, kein Hund wird die Israeliten stören. Das gilt für Menschen und Tiere. So seht ihr, Gott macht einen Unterschied. Er unterscheidet Ägypter und Israeliten. Achter, deine Diener kommen dann zu mir. Sie werden sich vor mir verbeugen. Sie bitten mich, geh weg mit deinem Volk. Dann werde ich gehen. Mose ging vom Pharao weg. Er war sehr wütend. Neunter Gott sprach zu Mose, der Pharao wird nicht hören. So zeige ich viele Wunder in Ägypten. Zehnter Mose und Aaron taten die Wunder vor dem Pharao. Aber Gott machte den Pharao stur. Darum ließ er Israel nicht gehen.